22. Oh, komm, zeig mir den Moment, für den man lebt, um mir ein Fundament, das mich trägt. Manitou, sei da, bring mich zur Natur, zurück zu dir. Ich folge deiner Spur, mach mich zum Tier. Manitou, ich baue mir ein Zelt, lad dich als Gast. Manitou, sei mein, schenke mir ein Pferd und einen Wald, und sei mir ein Gefährt im Hinterhalt. In jedem Winkel dieser Welt. Du bist der Kupferstich am Himmelszelt. Manitou, erhöre mich. Ich brauche dich, nimm mich zurück. Hier jemals heil hinaus. Manitou. Manitou, oh komm, zeig mir den Moment, für den man lebt. Führ mich auf die Wolke, die mich trägt. Manitou, Manitou.